Lesung der Botschaft vom 15. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Entscheidung. Jedes von Bewusstsein erfüllte Wesen dieses Spiels hat seine eigene Willensmanifestation ins Diesseits. Begebe dich doch, um das Verständnis für all die Schlafenden und Tagträumer zu erlangen, einfach einmal in die Prüfung einer Eliteeinheit, mal angenommen der Kampfschwimmer der Bundeswehr. In deren Abläufen und Szenerien kenne ich mich ein wenig aus, darum ich dieses Thema mittels dieses kleinen Denkwerks bereichere. Es sind in der Tat tausende Bewerber jedes Jahr, jene unbedingt den Titel eines Kampfschwimmers, Kampftauchers, zu erlangen versuchen. Alle aus rein unterschiedlichen Beweggründen. Hiernach ein Link zu YouTube. Kein Außenstehender kann sich vorstellen, wie viele Tränen und Schweiß es jeden Mann kostet, welch schier unerträglicher Schmerz in den Knochen und Gliedern Tage und Wochen lang die Mannen ertragen müssen, um überhaupt in eine engere Auswahl einer Truppe wie dieser zu gelangen. Letztendlich ist es eine Handvoll von Tausenden, die überhaupt in die Bildungs- und Prüfungsphase gelangt. Prüfungsstatus aber zu erreichen, schaffen von diesen nur geringe Anzahl. Wenige sind's auf das Ganze gesehen und daraus geringe Anzahl. Isais. Durchlebten wir Kinder des Zeitenwandels, jene ab den 70ern vergangenen Jahrtausends inkarnierten Prüflinge, nicht ein vergleichbares Schicksal? Wie die härteste Truppe heimatlicher Verteidigungswacht? Sind sie, wie die Sayaha, uns die kommenden wenigen Übriggebliebenen der neuen Welt des Frühlings beschreibt, die Besten der Besten? Seitens ihrer Zähigkeit, von ihren Fähigkeiten aus betrachtet, können wir die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Auch im Vergleich zu den russischen Kampfmaschinen der Eliteeinheiten sind die Mannen keinen Deut schlechter. Was ihre emotionale Intelligenz anbelangt, finden sich unter ihnen, wie auch überall in der Gesellschaft, alle Arten von Prägungen, emotional intelligente, aber zum geringsten Teil. Sicherlich verstehst du, worauf ich hinaus will. Nicht, weil du von vegetarischer Kost leidfrei dein Leben und das Leben der Lebewesen dieser Erde und damit verbunden deinen Verdienst im Buch des Lebens aufwertend beschreitest. Nicht, weil du nicht Druckmittel betankt bliebst und standhaft dich gegen das ungöttliche System des seitens der satanischen, geplanten und momentan umgesetzten Transhumanismus deine Unversehrtheit behieltest und stets behalten wirst. Nicht, weil du dir Empathie und Sanftmut innerhalb deines erwachten Lebensweges auf deine Fahnen schriebst und in jener Mission deines Lebensweges du als Friedensbotschafter all den Menschen der Umgebung bekannt bist, nicht weil du das Menschsein mit all seinen dazugehörenden Gesetzen gegen den üblen Lebensfeind verteidigst, sondern weil du alle himmlischen Eigenschaften des liebevollen Lebens auf Erden in dir vereinst, um den sich auf unlichten Wege irrigen Teilnehmern dieses Spiels als ein vielleicht sogar seitens derer angegriffenes und verteufeltes, ausgestoßenes Wesen bekannt bist, ein Querdenker, ein Aluhut, Nazi, Reichsbürger, Prepper, ein Aufrechter, der jenen Wirren jedoch willensbewusst und unabweichlich mitzuteilen hat, stets standhaft zu bleiben, auch wenn das Universum zusammenbrechen sollte. Weit hiervon entfernt ist die Welt nicht mehr, mögest du nun schreien. Doch dem ist ganz und gar nicht der Fall. Du gehörst den einsamen Gerechten eines Zeitenalters der Entscheidung an, die aus einem bestimmten und sehr besonderen Grunde einsam sind und sich in heiliger Gerechtigkeit wiegen. Das dunkle Eisenzeitalter ließen wir am Scheidepunkt des 21. Dezember 2012 hinter uns. So der klirrende Winter seine Besitzansprüche gegenüber der nachfolgenden Zeit des Frühlings aufzugeben hat, zeigt sich sprießend das Frühjahr kosmischen Wandels. Wie die Nacht nicht ewige Dunkelheit in Anspruch zu nehmen hat, so die gelbe Sonnenlampe am Firmament ihren Lauf der Hochzeit anzutreten vermag. Je lichter ein Zeitenalter sich seitens seiner Qualität zu gestalten vermag, jenes Eisenzeitalter war seitens seiner energetischen Prägung enorm von Gegeneinander, Missgunst, Neid und Materialismus geprägt. Doch erlebtest nicht auch du Liebe und Frieden innerhalb der Jahre vor 2012? Gleich entwickelt sich neue Zeit unseres Lebens zu einem Mehr an Liebe. Dementsprechend aber auch den Satanismus in seinem Lauf weder Ochs noch Esel aufzuhalten vermögen. So scheint es im ersten Moment. Säbelrasseln ist noch lange kein Krieg, dieser in kommender Zeit an Energien hapert. Einen Krieg zu veranstalten, fordert Mangel an Liebe als ersten und wichtigsten Punkt. Viel Irrung, noch viel mehr Energie, die nicht mehr vorhanden ist. Unvergleichbar mit dem Kommenden aber ist das Vergangene. Im Gestern sehen wir die uns angetane und seitens der Clique von Geistmangelnden in die Welt gebrachte Versklavung aller Lebewesen. Ihre Agenden aller Schrecklichkeiten nehmen sukzessive ihren Hut, begeben sich mit jenem kommenden Jahr in eine von sich auflösender Dauerhaftigkeit entfernte Erinnerung. Das, was dir heute noch als tragisch deinen Tag in ein angstvolles Kleid aus inneren Imbalancen zu hüllen weiß, wird in zukünftigen Lebensphasen dich nicht mehr zu tangieren wissen. Ist dein Bewusstsein derart hart im Nehmen und Verarbeiten deiner Erinnerung, dass temporäre Erlebnisse nur einen Mückenstich auf der Skala deiner Vollkommenheit auszumachen wissen. Das Licht der Liebe begegnet allen Liebevollen im vor knapp 10 Jahren geborenen Zeitalter. Doch der Weg hin zur Wende begann bereits mit dem Morgengrauen, das bekanntlich dunkler ist als die Nacht vor mehr als 120 Jahren. Hier zur Jahrhundertwende um 1900 finden wir die Geburtsstunde des unheiligsten Momentes unserer näheren Erdengeschichte, das Zeitalter der Weltenkriege. Verschiedene Welten, auch hier eben gleiches Szenario wie heute, krachtend, wütend aufeinander. Mit jedem Jahr sich verschlechternde Zustände. Gleich heutiger Erlebniszeit finden individuelle und seitens bösartiger gestaltete Unebenheiten ihre Prägung in der Diesseitswelt, mit dem einen Unterschied: ab dem Wendepunkt 2012 gestaltete sich die energetische Bewandtnis hin zum lichten Geschlecht, während das damals Bösartige seine finale Phase in der Kumulation des gegenseitigen Abschlachtens zum Ende des 20. Jahrhunderts fand. Wir haben uns entschieden, ein Scheideweg, der auch ohne unser direktes Zutun jeden Menschen auf unserem Planeten, auch wenn direktes Wissen fehlen mag, in seine Richtung der polaren Lager treibt. Die Spreu trennt sich wie niemals zuvor vom Weizen. Unwiederbringbare Heilung der Welten diesseitiger Zweiheit warten auf uns, die jedem Menschenwesen seinen Spiegel haut- und sichtbar vorführen wird. Nicht Mensch, weil aus gutem Hause oder mittels Auswendiglernens von mehr oder weniger faktisch durch eine Wissenschaft herbeigelogenen Wissens wird erfolgreich den kommenden Lebensweg beschreiten, sondern der emotional Intelligente, jener Beweise für wahrhaftige Intelligenz der höchsten Bewusstseinsebene in sich führt, sich in das Zeitalter des Aufgangs integrierte und seine Fähigkeiten zum Wohle aller Lebewesen in Anwendung brachte. Ganz wenige, beziehungsweise geringe, werden es sein, auf jene eine Zeit der Liebe nicht zu verzichten weiß. Unterschiedliche Beweggründe, wie bei den Kampfschwimmern, haben die Seinsaspekte der Menschen im Diesseits. Entsprechend ihres Charakters entwickeln sich Menschen von Psychopathen zum Jesus Christus in einem fast nahtlosen Spektrum von Gottesfunken. Ist ein Mensch absolut bösartiger Natur, so ist sein Ausgleich ein Mensch voller erdrückender Liebe. Ein anderer Mensch ist so einseitig monoton, dass man sich niemals vorstellen könnte, mit diesem 3 Minuten seines Lebens zu verschwenden. Ein vierter hingegen enthält zahlreich der Vielfalt und Aufbruchstimmung, dass der Langweiler an dessen Hibbeligkeit vergehen würde. Alle Gottesfunken aber sind innerhalb ihres Kollektivs absolute Harmonie. Fehlte ein einziger Teilnehmer, so würde das Kosmische keine Ordnung mehr darstellen. Alle Menschen insgesamt ergeben den Spiegel des weltweiten Kosmos innerhalb eines Zeitalters. Das menschliche Bewusstsein ist, gemäß des Lehrsatzes, dass alles in dieser Welt Energie ist, Energie. Mit energetischer Aufladung unseres Zeitalters ist das menschliche Bewusstsein auch nicht von der Potenzierung des Energiewertes ausgeschlossen. Demnach ist als Beispiel ein Joe Biden keinesfalls der Ausdruck des Zeitalters in den US, sondern nur an jene Position der US-Firma als Repräsentanzmarionette geschwindelt. Donald Trump wäre der Mann der Stunde, ist seinem Geiste 5D-Schach kein Hieroglyph darstellend. Wie Putin, Russlands Mann der ersten Stunde des Aufgangs ist, brachte er den Russen einen bis dato nur unter dem Zaren erlebten Wohlstand und damit in Verbindung sich gesellende Zufriedenheit. Eben darum geht es beim Menschsein, um Zufriedenheit, ohne die menschlichen Prüfungen des Hierseins vernachlässigt zu wissen. Mensch sollte nicht Arbeitsdrohne einer stinkend faulen, empathielosen Sekte von Tierbastarden sein. Alles im Leben eines Menschen dreht sich um die Entfaltung der universalen Liebe und das Erkennen, wer in Wahrheit man ist. Jene Philosophie des menschlichen Geistes, seelische Kompetenzen, die ihren Ausdruck über das Bauchgefühl des Solarplexus sich immer wieder in das nach Gerechtigkeit schreiende Bewusstsein jedes beseelten Menschen erinnern, hier finden wir unseren Ansatz des täglichen Wirkens. Was kann ich heute wem Gutes tun? Die Frage aller Fragen. Belohnung steht an, sofern Mensch sich in die Gutartigkeit des Humanismus begibt, anstatt Transe, dessen mittels der Falschartigkeit von Täuschungen der satanischen Mafia zu sein. 1987 tat sich eine zweite Zeitlinie auf, eine stark sich verlangsamende, während parallele Zeitlinien unseres kommenden Zeitalters sich jenem genannten Jahr in einen aufsteigenden Spagat begibt. Das, die Basis der bisherigen Zeitlinie beinhaltet mehr Stauraum für die vielen unbewussten Seelen, die in ein Untergeschoss ihres Willens zu führen, das auf Vollversklavung der geimpften Personen auf Wunsch der sie eigenen Bosse dahinter zuläuft. Neuer Weltordnung fehlt das Un als Vorsilbe. Doch so weit im Denken und Willenskraft sind jene Teilnehmer der Zeitlinie um den Klabautermann noch nicht fortgeschritten. Ihre Erfahrungen im Distrikt ihres kommenden Seins müssen sie ganz alleine machen. Der dritte Engel wird ernten und ihren gemäß des an den Tag geschöpften Versagens muss er sich an ihnen austoben. Ihre Hölle bricht los, erbarmungslos.